Deutschlandfunk. Nachtradio. Aus dem Hintergrund in den Vordergrund die Soul-Sängerin P.P. Arnold. Guten Abend zum zweiten Teil des Soundchecks. Vor den Nachrichten noch einmal, das war ein Song von Nick Drake. Der Song hieß Poor Boy, das hatte ich, glaube ich, gar nicht gesagt. Und P.P. Arnold sang im Hintergrund, beziehungsweise sang im Background. Sie hat unheimlich viele Sachen gemacht, damals 69, 70, 71. Sie hat mit Eric Clapton zusammen gesungen. Die Aufnahmen wurden nie veröffentlicht. Sie war Background-Sängerin bei einer US-amerikanischen Band namens Sky. Sie war in der Originalbesetzung Rockoper Jesus Christ Superstar. Dann waren die 60er um, dann sang sie für Dr. John, für Humble Pie, für Graham Nash, für Family Dog, für Gary White, für Stray, für Chris Jagger, den Bruder von Mick Jagger, für Manessas, für Nectar. Welch Unterschied in der musikalischen Ausrichtung. Manessas und Nectar zum Beispiel. Oder Gary Wright von Procol Harum und Family Dog etwa. Sie war unterwegs, immer hin und her zwischen England und den USA. Und 1974 stieß sie auf Freddie King Blues, also diesmal wieder im Background. Und da in der Tat, denn als Pat Arnold, nicht als P.P. Arnold, sondern als Pat Arnold. Einen Song, den sie mit Freddie King aufnahm, der hieß She's a Burglar. Pat Arnold also und Freddie King. She's a burglar. She broke into my mind. She's a burglar. Took everything she could find. She looked into my eyes. They came out from the socket. And just like that, my heart was gone. She put it in. We'll be right back. Freddie King. She's a Burglar. Burglar hieß die Langspielplatte aus dem Jahr 1974 von Freddie King. Und im Background also Pat Arnold, Pippi Arnold. 1970, wir gehen nochmal zurück, spielte sie neben P.G. Proby in dem Rockmusical Catch a Fire mit und stellte sich später eine neue eigene Band zusammen. Tony Ashton, Kim Gardner, Ashton, Gardner und Dyke, genau, Roy Dyke ist auch dabei gewesen und Steve Ho. Sie begleitete Nick Drake im Studio, einen Song haben wir gehört, Poor Boy. Sie tourte mit Eric Clapton, heiratete den Bassisten Fuzzy Samuels, mit dem sie zurück nach Los Angeles zog und einen Sohn hatte. Die Ehe scheiterte, sie trennten sich und eine Tochter aus einer früheren Ehe von Pippi Arnold kam nur wenig später bei einem Autounfall ums Leben. Pippi Arnold zog sich aus der Musikszene, sagen wir, aus dem Musikgeschäft oder aus dem Musikleben zurück, was Soloprojekte anging. Sie sang ungeheuer viel nach wie vor bei anderen. Dr. John, Humble Pie, Graham Nash, Family Dog, die hatten wir vorhin. Dann ging es weiter mit den Small Faces, Jimmy Witherspoon, Nils Lofgren, Bob Johnson, Eric Burdon auf dessen LP Survivor aus dem Jahr 1978. Und dann traf sie noch einmal auf die Brothers Gibb, also die Bee Gees. Da erschien eine LP mit dem Titel Tapestry Revisited. A Tribute to Carole King, mit dabei Celine Dion, Rod Stewart, die Bee Gees natürlich, Curtis Stigers, Amy Grant. Und da ist ein Lied dabei gewesen, in dem sie mitsang mit den Bee Gees. Die Angaben, wann diese EP erschien, die gehen ein wenig auseinander. Einige Quellen sagen 1980, einige Quellen sagen bereits 1978, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall heißt der Song, sie wird komischerweise überhaupt nicht aufgeführt in dem Booklet der heutigen CD, also dieser Nachpressung. Der Song auf jeden Fall, den sie zusammen mit den Bee Gees sang, der hieß Will You Still Love Me Tomorrow? Pippi Arnold und die Bee Gees. Huh? perfect in the love I am. Be sure I'm so tell me now and how I love you. Oh baby, war sie in die Öffentlichkeit zurückgekehrt, Bibi Arnold, um ein weiteres Mal mit Barry Gibb zusammenzuarbeiten. Das hatten wir. 1981 zog sie nach Hollywood und spielte in einigen TV-Serien mit. Im Folgejahr kehrte sie nach England zurück, wo sie mit Steel Pulse und The Kane Gang arbeitete. 1984 begann sie auch wieder aufzutreten, nahm eine Rolle in dem Musical Starlight Express an und sang zusammen mit Boy George für den Soundtrack des Films Electric Dreams. Und dann arbeitete sie mit Interpreten wie den Beatmasters, Dexter Wansell, Loose Ends, The K-Love, Ocean Colossine, Primus Scream, Chas Yankel, Roger Waters zusammen. Einige von denen werden wir noch hören. Und was heraustrat, war vielleicht eine Band, das war keine Band, das war ein Projekt, würde man heute dazu sagen. Ich weiß nicht, wie man das damals genannt hat, war eben KLF. Und da hören wir einen Song von KLF, von einer Maxi mit dem Thema FM Eternal KLF Present the Moody Boys Selection. Und dieser Song, die heißt AM Eternal, die Ranking Club Version, die hören wir. Und mit dabei eben P.P. Arnold. Ja, und nun sollte es eigentlich losgehen. Was es aber nicht tut, wir versuchen das Ganze nochmal. Da ist er. Church of the KLF hieß der Song. Pippi Arnold, Gesang. Die CD dazu, die hieß The White Room mit dieser Band KLF, mit diesem Projekt KLF, war sie eine ganze Zeit zusammen, Ende der 80er bis 91, 92, vergessen werden sollten nicht, hat mir die Kane Gang, ja, Justin Hayward, für den hat sie gesungen, Justin Hayward von den Moody Blues und Peter Gabriel, auf dessen Album So war sie zu hören. Und nun kommt etwas ziemlich Verrücktes aus dem Jahr 1991. Traf sie auf eine Sängerin namens Nina Hagen. Nina Hagen veröffentlichte 1991 ihre CD oder ihr Album Street. Und auf dieser ganzen CD, auf diesem ganzen Album, sang Pippi Arnold. Einen Song hören wir von dieser CD, da gibt es ein Lied, der ist von Nina Hagen in Englisch gesungen. Und dieser Song, der heißt Divine Love, Sex and Romance. Nina Hagen also und Pippi Arnold. up. Are you off? He sat on a pile of stone. And he stared at the broken bone in his head. Strains of a Viennese quartet rang out across the land. History is for fools. And he cleaned his hands in a pool of holy writing. Turned his back on the garden and set out for the nearest town. Welcome to our telecast. Come today we expect a sensational matchup. But first, our global anthem. Hairs zeroed in on the oil rig. It looks to me like he's going to attack. By the way, did you know that a submarine captain earns $200,000 a year? That's less tax, Murph. Yeah, less tax. Thank you, Henry. You're welcome. Now back to the game. He fires one. Yes, there goes two. Both fish are running. The rig is going into a prevent defense. Will they make it? I don't think so. Can't you see? It all makes perfect sense. Expressed in dollars and cents, pounds, shillings and pence. Can't you see? It all makes perfect sense. Auch das war sie, Pippi Arnold. Wir kommen gleich dazu, um wen es dort ging. Vielleicht haben Sie es ja erkannt. Anfang der 90er hatte sie einen Autounfall und verletzte sich die Beine schwer, dass sie eine Tour unterbrechen musste. Sie hatte keinen Schallplattenvertrag und hatte Schwierigkeiten, ihr Leben zu betreiben. Was machte sie? Sie sprach und sang Werbejingles. Daraus ergab sich dann die Arbeit mit dieser Band, mit diesem Projekt, was wir gehört haben, KLF. Sie war unzufrieden mit ihrer Rolle als Session-Sängerin oder Background-Sängerin und spielte Theater und gab Workshops und 1992 dann diese CD zusammen mit Roger Waters, beziehungsweise die CD war natürlich von Roger Waters. Roger Waters, Pink Floyd, klar. Die CD hieß Amused to Death und was passierte dann? Sie war wieder einmal Teil eines Musicals, Once on This Island, Once on This Island, und während der Produktion in Birmingham, England, also wieder, traf sie die englische Band Ocean Colour Scene, eine ja, sehr angesagte Band, damals eine Spät-Mord-Band, wie ihr Mentor Paul Weller. Sie idolisierten Ocean Colour Scene, die Small Faces, und mit Ocean Colour Scene nahm sie eine LP auf und wir hören von dieser LP zwei Songs. Der erste Song, der heißt Traveler's Tune. Pippi Arnold also mit der Ocean Colour Scene. Thank you. The Ocean Colosseum und P.P. Arnold. Traveler's Tune hieß der Song von der CD Marching Already 1997-1998 erschienen. Wir hören noch einen Song von dieser CD mit P.P. Arnold natürlich und dieser Song, der heißt dann von der gleichen CD It's a Beautiful Thing. We spent half our time away. Wir sind wieder in der Vergangenheit, wieder in den Jahren 1967, 1968. Der Song hieß eben To Love Somebody, eine Komposition der Bee Gees, also der Gebrüder Gibb, und gesungen natürlich von Pippi Arnold, To Love Somebody. 2000, im Jahr 2000, das ist noch gar nicht so lange her, sang sie Background in der Produktion von Oasis, nicht gerade die unwichtigste Band in diesen Jahren, auf der CD Standing on the Shoulder of Giants, Oasis, wie gesagt. Angespornt durch diesen Erfolg, versuchte sie wieder einmal eine eigene CD zu machen. Was wurde daraus? Überhaupt nichts. Eine Single 2000, eine Single 2001, eine Single 2005. Sie stellte eine Band zusammen. Dabei war Chas Yankel, der Pianist von Ian Dury und The Blockheads. Und mit dem war sie auf Tournee. Und dann hatte sie, wenn man so will, endlich mal Glück. Sie wurde von Roger Waters eingeladen, mit ihm auf Tournee zu gehen. Zu der CD In the Flesh 1999 und 2000 und ganz extrem zur Roger Waters Produktion The Dark Side of the Moon Live, die er auf die Bühne bringt, schon seit einiger Zeit, 2006, 2007. Und da spielte sie denn mit Roger Waters und mit Dark Sound of the Moon Live etwa 6 Tage in Bogota hintereinander, 9 Tage in Lima, 11 Tage in Santiago und so weiter und so fort. Eine wirkliche Welttour quer durch die Welt, nicht nur in den USA, ich glaube eigentlich gar nicht, in der Bundesrepublik, in England weiß ich nicht so genau, aber sie ging nach Japan, sie ging nach Südamerika und ja, Roger Waters und Pippi Arnold. Wir bleiben in der Vergangenheit und hören noch 2, 3 Songs vielleicht bis 3 Uhr, bis zum Ende der Sendung. Der nächste Song von Pippi Arnold aus dieser Zeit, der heißt Dreamin'. Song von Chip Taylor, Welcome Home. take it.